wird nur gefaltet, ne? Aber es ist so dermaßen politisch aufgeladen. Richtig falten heißt präzise zu falten. Es ist tatsächlich so, für denjenigen, der es nicht täglich macht, ist das wirklich eine Kunst. Für das normale Falten reichen uns 2 Roboter. Falsches Falten führt oft zu Katastrophen. Ein Mangel an Präzision fördert sozusagen das Kollabieren des Objektes. Ich glaube, es gibt keine Faltausbildung. Und dieser Fehler in der Faltung, der zieht sich dann im Prinzip durch den kompletten Ablauf durch. DIN 824C. Falten aber richtig. Feature von Almut Schnering und Sascha Verlon. Wissen Sie eigentlich, was das bedeutet? Faltenradio. Falsches Falten führt oft zu Katastrophen, ne? Es gibt eine ganze Reihe Beispiele von fehlgefalteten Proteinen. Und eine, das sind die sogenannten Amyloid-Fibrillen, die mit Alzheimer zu tun haben. Unser Universum ist gefaltet. Die Erdoberfläche verändert sich in immer neuen Faltungen und auch wir selbst sind gefaltet. Die Proteine nämlich, die Bausteine des Lebens, falten sich meistens richtig, manchmal nicht. Da werden Proteine zerschnitten, die eigentlich abgebaut werden sollen. Und es scheint so zu sein, dass ein Teil dieser Proteine, die abgebaut werden sollen, zwischenzeitlich, bevor sie komplett zerstört werden, in der Struktur vorliegen, in der sie aggregieren, also in der sie falsch falten und Klumpen bilden. Wolfgang Wenzel ist Diplomphysiker und Professor am Karlsruher Institut für Nanotechnologie. Wir wissen noch nicht genau, welcher Teil von diesen Aggregaten toxisch ist, aber ein Teil von diesen Aggregaten sind eben toxisch und führen zu diesen neurodegenerativen Krankheiten, wie zum Beispiel Alzheimer. Und das sind so typische Fehlfaltungskrankheiten. 20% der über 85-Jährigen in Deutschland leiden an Alzheimer. Die Wahrscheinlichkeit, irgendwann oder vielleicht schon jetzt die falschen Falten im Kopf zu haben, ist groß. Aber wer denkt schon an seine inneren Falten, wenn er die äußeren sieht? Keine Hautzelle, die Sie haben, ist älter als 3 Wochen oder so. Wenn dieser Prozess 100%ig fehlerfrei wäre, ne, dann würde die Haut immer genauso regeneriert, wie sie vorher war. Und nur dadurch, dass es eben in diesem Prozess, der während des Lebens dann doch sehr oft durchläuft, gesteuert durch Proteine, ne, Konstruktionsfehler gibt, altert die Haut. Eine Übung, die ich jetzt schon öfter empfohlen habe, die nenne ich Daily Lifting, die ganz ohne Geld, sondern nur mit Zeitaufwand. Und zwar, wenn Sie sich waschen, und ich sage das immer wieder, Sie müssen diese Muskeln schlagen. Christine Kaufmann, Schauspielerin mit eigenem Beauty-Wellness-YouTube-Kanal. Sie gibt Tipps, was wir tun können, damit uns nicht, wie sie sich ausdrückt, die Backen im Lauf der Zeit auf der Schulter hängen. Der Löwe ist etwas, wo man normalerweise aus der Hocke einfach das Kinn vorstreckt und die Zunge rausstreckt, so. Ganz, ganz intensiv. Also Sie müssen, wenn Sie die Zunge rausstrecken, hier die Muskeln spüren. Ich weiß von Dermatologen, dass es eben darauf ankommt, wie die Zellen miteinander vernetzt sind. Und alle Cremes oder so, die wir kennen, funktionieren eben so, dass sie versuchen, eben das Schmiermittel dazwischen zu quetschen, sodass die Zellen nach wie vor geschmeidig bleiben. Und das ist eben auf natürlicher Ebene, gibt es jetzt Proteine, die diese Strukturen eben herstellen und das steuern. Und wenn man die kennen würde, dann wäre eben dieses Hautalterungsproblem gelöst. Gute Falte, schlechte Falte. Gute Falte, böse Falte. Richtige Falte, falsche Falte. Schöne Falte, hässliche Falte. Bügelfalte, gute Falte, weil ordentlich. Schlechte Falte, weil spießig. So länger machen. Knitterfalte, gute Falte, weil lässig. Knitterlook, Crashlook. Cool. Aber nicht im Gesicht. Also weg damit. Botox to go. In der Mittagspause schnell mal die Falten wegspritzen lassen. Das hat dann auch irgendwie nachher wirklich einen ganz tollen Effekt. Du gehst dann raus und dann stimmt auf einmal dein Inneres mit dem Äußeren. Muss ich also wirklich sagen. Ich hätte nie gedacht, dass diese tiefe Falte weggeht. Ich war mir hundertprozentig sicher, das ist zu spät. Ja, zu lange gewartet. Sich die Falten aus dem Gesicht spritzen lassen. Hässliche Falten, böse Falten. Und dann durch die City stolzieren mit einem Sharpei an der Leine. Schöne Falten. Braver Hund. Der chinesische Faltenhund ist überraschenderweise keine moderne Überzüchtung, sondern eine alte Hunderasse, die vor ein paar Jahren fast ausgestorben wäre. Tatsächlich hat die Modewelle den Sharpei gerettet. In Blech wäre das ein Fall für uns. Werbeslogan einer Karosseriewerkstatt. Unter dem Bild eines Sharpei. Schöne Falte beim Hund. Hässliche Falte beim Auto. Falsches Falten führt oft zu Katastrophen, ne? Die Bausteine des Lebens sind gefaltet. Das momentan angesagte Mittel der Faltenbekämpfung ist ein Nervengift. Botulinumtoxin, kurz Botox, lähmt die Zellen und macht die Haut glatt. Chemisch gesehen ist so ein Protein einfach ein Polymer, ne? Wenn wir jetzt chemisch Polymere synthetisieren, Polyacetylen, Polyvinyl, alle Sorten Plastik, dann sind das immer amorphe Substanzen, ne, die irgendwie verklumpen, ne, aber die nie eine eindeutige Struktur haben. Und deshalb ist eben das große Rätsel, wieso es in der Natur passiert, dass sich die Proteine ganz genau in so eine dreidimensionale Struktur falten und das mit den Polymeren, die wir als Menschen so machen können, eben in der Regel nicht passiert. Wissen Sie eigentlich, was das bedeutet? Faltenradio. Faltenradio ist ein Klarinettenensemble aus Österreich, unterstützt durch ein Falteninstrument, einen Faltenbalg, eine Ziehharmonika. Gute Falte. Böse Falte. Der Barock verweist nicht auf ein Wesen, sondern vielmehr auf eine operative Funktion, auf ein Charakteristikum. Er bildet unaufhörlich Falten. Er krümmt die Falte um und um, treibt sie ins Unendliche. Falte auf Falte, Falte nach Falte. Als Falten noch metaphysisch waren. Der französische Philosoph Gilles Deleuze stellt in seinem Buch »Die Falte, Leibniz und der Barock« die Falte ins Zentrum kunsthistorischer Überlegungen. 1988 war das. Er veranschaulicht mit der Faltenmetapher gleichermaßen den philosophischen Überbau des Barock und der Leibnizschen Denkweise. Die ins Unendlich gehende Falte ist das Charakteristikum des Barock. Und zunächst differenziert er sie nach zwei Richtungen, nach zwei Unendlichen, wie wenn das Unendliche zwei Etagen besäße, die Faltungen der Materie und die Falten in der Seele. Einfalt, Zwiefalt, Vielfalt, Mannigfaltigkeit. Die unendliche Falte, schlechte Gute Falte, böse Falte, selbst falten lassen. Gefaltet werden? Richtige Falten. Falsch falten. Falsche Falten. Richtig falten. In diesem Sommer habe ich Panzer gefaltet. Mit Flüchtlingen und mit Soldaten der Bundeswehr. Panzer Lebensgröße. Frank Bölter ist bildender Künstler. Er lebt in Köln. Ich benutze keine Werkzeuge außer meine eigenen Hände und erzeuge Skulpturen durch Faltung. Was ich versuche, ist ja, die Gesellschaft neu zu falten. Ich kreiere ja sozusagen Kopien der Wirklichkeit. Die Falte wird angewendet, um sozusagen Gegenmodelle zur Wirklichkeit zu erstellen. Als Falten noch metaphysisch waren. Wer 1000 Origami-Kraniche faltet, bekommt von den Göttern einen Wunsch erfüllt. Sagt eine japanische Legende. Sadako Sasaki hat Kranich um Kranich gefaltet und konnte ihre Leukämieerkrankung doch nicht besiegen. Eine Spätfolge der Atombombenangriffe auf Hiroshima und Nagasaki. Sadako Sasaki hat den Origami-Kranich zum Symbol der Friedensbewegung und ihres Kampfes gegen Atomwaffen gemacht. Origami-Kranich Schritt 1. Falten Sie ein quadratisches Papier zunächst diagonal. Falten Sie nun das entstandene Dreieck mittig. Die eine der übereinanderliegenden Ecken fassen und zur unteren Spitze führen. Dabei das Dreieck öffnen, sodass ein Quadrat entsteht. Mit der anderen Seite ebenso verfahren. Also einerseits habe ich Kriegsflüchtlinge eingeladen, mir zu helfen, einen Papierpanzer in Lebensgröße zu falten. Es gibt eine Faltanleitung, die heißt Peacemaker, die gibt es im Internet. Und ich habe die gebeten, mit mir zusammen das in Lebensgröße herzustellen. Bin dann nach Berlin gefahren und wir haben das dann in Berlin-Kreuzberg in der alten Desinfektionsanstalt, haben wir das dann gemacht. Falten für den Frieden. Gute Falten. 1000 Kraniche falten. Gute Falten. Panzer falten. Gute Falten. Schlechte Falten. Schlechte Gute Falten. Gute Ernste Falten. Falten. Falten für den Ernstfall. Ja, wir falten natürlich auch Fallschirme zum Beispiel oder wir legen Fallschirme zusammen, sodass sie dann auch beim Sprung aus dem Flugzeug sich so öffnen, dass der Mensch an dem Fallschirm sicher zum Boden kommt. Michael Schlösser ist Major und Presseoffizier der Bundeswehr. Hier kommt es natürlich darauf an, dass derjenige, der den Fallschirm packt, eine sehr große Sorgfalt an den Tag legt und immer hundertprozentig bei der Sache ist. Und das wird unter anderem auch dadurch erzeugt, dass wahllos einer der Fallschirme dann herausgegriffen wird, mit dem der Soldat dann selber irgendwann auch springt. Und das ist einer, den er selber gepackt hat. Welcher, das weiß er vorher nicht. Falsches Falten führt oft zu Katastrophen, ne? Origami-Kranich Schritt 2. Legen Sie das Quadrat mit der Öffnung nach unten vor sich. Falten Sie die offenen Kanten der Oberseite zur Mittellinie und öffnen Sie sie wieder. Falten Sie die Spitze am Ende der entstandenen Faltlinie nach unten und öffnen Sie sie wieder. Ich habe einen Brief an einen Kommandeur einer Panzerbrigade in Hannover geschrieben mit der Frage, ob man dort nicht Interesse habe, mit mir zusammen einen Leopard 3 Panzer aus Papier in Lebensgröße zu falten, und habe dann 6 Wochen lang nichts gehört und bekam dann Anruf vom Bundesministerium der Verteidigung. Ich soll doch mal vorbeikommen und das Projekt erläutern. Das habe ich dann auch gemacht und habe denen gesagt, es könnte doch interessant sein, Kriegswerkzeug mal aus Papier zu produzieren. Als etwas humorvolle Friedensmission sozusagen könnte man das ja begreifen. Und das fanden die dann auch. Und dann ging von dort aus ein Befehl raus an eine Kaserne in Berlin, dass man doch mit mir zusammen diesen Leopard 3 Panzer zu falten habe. Origami-Kranich Schritt 3. Fassen Sie die obere Lage von unten und falten Sie sie an der so entstandenen Querlinie nach oben. Falzen Sie dabei das Papier an der Falzlinie zu einer Drachenform. Mit der Rückseite ebenso verfahren. Also ich denke, was jeder kennt, der schon mal bei der Bundeswehr war, ist das Falten im täglichen Dienst, wenn der Spind aufgeräumt wird. Hier ist das Ziel, die oft vielfältige Ausrüstung, die der Soldat hat, auf einen kleinen Raum unterzubringen und dann auch schnell zur Hand zu haben, falls denn mal die Ausrüstung benötigt wird. Das Bett soll frei von Falten und Wellen sein. Denn Ausbilder werden dir zeigen, wie es richtig geht. Und du merkst, dass du es richtig gemacht hast, indem du eine Münze drauf fallen lässt. Wenn die Münze wieder hochspringt, also in deine Hand zurück, dann hast du es richtig gemacht. Also mach's gleich vernünftig. Sonst ist das ein gefundenes Fressen. Der Zugdienst, der jagt dich noch nachts um 23 Uhr um den Block. Gerade auch, wenn ich im Ansatz im Nachts zum Beispiel unterwegs bin auf einer Nachtpatrouille oder auch nachts irgendwo mich im Einsatzland befinde, dann ist es extrem dunkel, ich kann womöglich kein Licht verwenden, dann muss ich wissen, wie ist mein Rucksack gepackt. Also dieses Packen, Falten, sinnvoll stapeln, auch große Mengen Ausrüstung auf einen kleinen Raum zusammenkriegen, gibt es dann natürlich auch beim Rucksack, nicht nur im Spind. Dann gab es noch verschiedene Vorschläge, dass man das doch vom Reichstag falten könne und an öffentlichen, großen öffentlichen Plätzen in Berlin. Das war noch 2011 und dann kam der Panzerdeal mit 200 Leopard 2 Panzern für Saudi-Arabien plötzlich auf den politischen Tisch. Und dann hat man das Projekt verstecken müssen in der Kaserne. Dann haben wir sozusagen erstmal, der Befehl war aber schon raus, man konnte es nicht mehr absagen. Dann wurden die einzelnen Elemente des Leopard 3 Papierpanzers in der Kaserne gefaltet unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Origami-Kranich Schritt 4. Falten Sie die losen Spitzen zur Mittellinie. Auf der Rückseite ebenso verfahren. Falten Sie diese unteren Spitzen nach oben und öffnen Sie sie wieder. Die Spitzen nun zwischen die oberen Flügel falten. Das ist die zentrale Dienstvorschrift 10-5. Und in der ist geregelt, dass es also eine Spindordnung geben soll. Und da ist auch geregelt, wie Spindkontrollen durchgeführt werden. Diese Spindordnung ist allerdings nur ein Anhalt, denn in jeder Einheit sind natürlich die Ausrüstungsgegenstände, die Soldaten haben, unterschiedlich. Origami-Kranich Schritt 5. Knicken Sie eine Spitze als Kopf knapp nach unten und öffnen Sie sie wieder. Falten Sie den Kopf des Origami-Kranich mittig ein, die Flügel des Origami-Kranich nach unten falten. Und was man aber nicht wusste, war, dass ich das gleiche halt mit Flüchtlingen gemacht habe. Das kam dann durch einen Artikel in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung auf den Tisch. Und genau zu dem Zeitpunkt, wo wir da vor dem Militärhistorischen Museum agiert haben, platzte also dieser Artikel in die Aufbauphase. Dann dämmerte wohl der Museumsleitung und wahrscheinlich auch dem Ministerium, dass der Künstler dann doch ein etwas anderes Anliegen hat, als man erstmal der Ansicht war. Die Welt ist in jeder Seele gefaltet, die selbst wieder diese oder jene Region der Welt entfaltet. Gemäß der Ordnung von Raum und Zeit. Harmonie. Die Seele falten. Böse falten. Die Füße baumeln lassen. Eine Welt entfalten. Gute falten. Falten entfernen. Botox. Die Stirn in Falten werfen. Gute falten. Das Ultralift Faltenlineal. So messen Sie Ihren Erfolg. Schritt 1. Messen Sie Ihre Falten am Auge, direkt an den Krähenfüßen. Notieren Sie sich Ihren Faltengrad. Schritt 2. Verwenden Sie 28 Tage lang Ultralift. Schritt 3. Messen Sie erneut Ihre Falten am Auge, direkt an den Krähenfüßen. Ich unterbreche die angenehme Atmosphäre nur ungern. Ich wollte ganz kurz darauf hinweisen. So, gerade kam die erste Beschwerde, es ist zu leise. Ich schreie jetzt hier rein. Also, ich falte jetzt da vorne ein Papierschiffchen und ich kann das nicht alleine machen, weil die Papierfläche viel zu groß ist. Also, hier ist so ein kleines, das kennt jeder aus der Schulzeit. Und wir machen das aber jetzt in 9 Meter Länge und ich bitte doch den einen oder anderen, mir dabei zu helfen, weil ich kann das nicht alleine machen. Ja, also, wer ausgetrunken hat, bis gleich. Das Faltgut muss in geheftetem Zustand entfaltbar und wiederfaltbar sein. DIN 824. Faltung auf Ablageformat. Erstens, Geltungsbereich und Zweck. Diese Norm gilt für das Falten von Vervielfältigungen technischer Zeichnungen und hat den Zweck, das Ablegen des Faltgutes in Schriftgutbehälter nach DIN 821 sicherzustellen. Zweitens, Begriffe. Abheftstreifen, Ablageformat, Deckseite, Faltart, Faltkante, Faltlänge, Grundfalte, Längsfaltung, Leporello-Faltung, Querfaltung, Restfalte, Stapelfalte, Zwischenfalte, Schrägfalte. Anmerkung: Alternativen zur Schrägfalte bei Maschinenfaltungen. Zum Beispiel Heftrand oben abgeschnitten, Heftfalte unten ausgeklappt, Heftrand mehrfach ausgeklinkt. DIN 824. Faltgut. Gute Falte. Zusammenfalten. Zusammenfalten. Auseinanderfalten. Getrennt falten. Ich falte tatsächlich anders als meine Frau. Dadurch, dass ich nach innen falte und die, wie soll ich das sagen, am Ende, wenn ich fertig bin mit Falten, dann habe ich alle Ärmel drinnen liegen und habe eine saubere Knickkante vorne. Das kommt tatsächlich von der Bundeswehr, weil ich dann das reinlegen konnte, die T-Shirts, und man konnte von vorne sehen, es sind 7 Stück. Also beide auf ihre Weise schaffen es tatsächlich, diesen lebensgroßen Papierpanzer dann herzustellen. Und man fragt sich eigentlich, warum machen die das nicht zusammen? Ne? Und diese Frage stellt das Projekt. Auf jeden Fall, was ich festgestellt habe, ist, dass die Bundeswehrsoldaten auf jeden Fall sehr gut darin sind, das auszuführen, was ihnen gesagt wird. Ich meine, ich war dann auch sowas wie deren Vorgesetzter. Ne? Das ist natürlich auch eine Rolle, die ich sonst nicht habe. Ne? Und ich habe noch nie erlebt, dass man so auf das hört, was ich sage. Ne? Das ist für mich auch neu gewesen. Also, wenn ich falte, dann lege ich jetzt zum Beispiel hier diese Jacke auf die Rückseite und falte alles nach innen, sodass am Ende keine Knopfleiste mehr zu sehen ist. So sage ich jetzt mal. Das heißt, wenn ich es am Ende hinlege, ich muss aufpassen, ich habe die Brille noch drin, habe ich gerade gemerkt, dann ist von vorne zu sehen, es ist eins und es sind keine Knöpfe mehr zu sehen. Und zwischen den beiden Falten? Die Zwischenfalte. Die Zwiefalt. Die Knickstelle der beiden Etagen. Das Gebiet der Untrennbarkeit. Das Scharnier und Schnitt ist. Meine Frau faltet andersrum. Die legt die Jacke auf die Seite, wo die Knöpfe dran sind. Und faltet so rum. Und wenn sie am Ende fertig ist, sind außen die Knöpfe noch zu sehen und die Taschen. Das ist bei mir nachher nicht so. Das ist tatsächlich was Bundeswehreigenes, denke ich. Geöffnete Bergfalte. Talfalte. Geöffnete Talfalte. Gegenbruchfalte. Nackenfalte. Falsches Falten führt oft zu Katastrophen. Zwischen der 11. und 14. Schwangerschaftswoche wird bei einer Ultraschalluntersuchung die sogenannte Nackenfalte des Embryos gemessen. Ist diese Nackenfalte größer als gewöhnlich, so kann dies auf eine mögliche Chromosomenstörung beim Kind hindeuten. Hier, Elina, komm, hilf mal mit. Und dann knicken wir hier die Seiten um. So, und zwar nur die oberste Lage, ne? Okay. Ich glaube, so geht's. Ja, aber das Buch. Kleine Große Falte. Dicke Falte. Dünne Falte. Traumfalte. Die Einsteinsche Raumzeit soll gefaltet sein. Und zwischen den einzelnen Schichten des Universums sind Verbindungen vorstellbar. Auch wenn sie noch niemand nachweisen konnte. Die sogenannten Wurmlöcher. Der Weg für Zeitreisende, für Gedankenspringer, für Faltenreiter. Für das normale Falten reichen uns zwei Roboter. Und damit lassen sich eine ganze Menge von Faltformen realisieren. Wir haben augenblicklich 8 Faltformen, die realisiert sind. Also der Favorit augenblicklich ist einfach die gewickelte Serviette, die Kerze mit der Banderole. Oliver Martin ist Diplom-Ingenieur und Spezialist für Sondermaschinenbau. Mit seinem Team hat er die Rofobox entwickelt. Ein Gespann aus 3 Robotern, das Servietten falten kann. Und das ist wie mit vielen Dingen, wenn Sie was privat daheim machen, ist es völlig egal, dann brauchen Sie halt 20 Minuten zum Falten, das interessiert niemand, Sie machen das gern, Ihre Gäste freuen sich später drüber. Wenn Sie eine Maschine kaufen möchten, die Servietten faltet, dann interessiert Sie das in erster Linie mal nicht, sondern Sie sagen, ich brauche eine Serviette, die so gut gefalten ist, dass das Hotel, dass der Gast im Hotel damit zufrieden ist und dass trotzdem noch so viel damit verdient wird, dass die Maschine sich rentiert. Schlechte Falte, böse Falte, falsche Falte, hässliche Falte, einen springenden Frosch falten. Einen springenden Punkt falten. Als Falten noch metaphysisch waren. Waren da runzlige Äpfel gute Äpfel? Und glatte Gesichter böse Gesichter? Und Bügelfalten? Sind gar keine Falten, weil sie einen Anfang und ein Ende haben. Der französische Philosoph Gilles Deleuze. Das Problem ist nicht, wie eine Falte beenden, sondern wie sie fortsetzen. Die Zimmerdecke durchqueren, sie ins Unendliche tragen. Gute Falte. Böse Falte. Richtige Falte. Falsche Falte. Falten jenseits von richtig und falsch. Falten jenseits von gut und böse. Wertfreie Falten. Maschinenfalten. Das heißt, wenn das Gen ausgelesen wird, dann gibt es eine Maschine im Körper, das nennt man das Ribosom. die ein Protein aufbaut, was genau diese Bausteine in genau dieser Reihenfolge aneinanderreiht. Das ist ein ziemliches Wunder, dass das funktioniert. Aber es funktioniert halt mit sehr hoher Präzision. Und deshalb schwimmt jetzt im Körper diese Kette zunächst mal rum. Die Kette ist so gestrickt, dass zum einen bestimmte Bausteine davon gerne in der Nähe voneinander sind. Manche Bausteine sind gerne in der Nähe des Lösungsmittels. Das ist jetzt im Körper zunächst mal Wasser. Und manche Bausteine hassen das Wasser, die wollen partout da raus. Diese Kette fängt dann an, sozusagen sich zu bewegen und eine Geometrie einzunehmen, in der jeder dieser Bausteine eine ideale Umgebung mit den anderen Bausteinen der Kette hat. Das Entfalten. Das ist gewiss nicht das Gegenteil der Falte, noch auch deren Auslöschung, sondern die Kontinuierung oder Ausdehnung ihrer Tat, die Bedingungen ihrer Manifestation. Sobald die Falte aufhört, vorgestellt zu werden, um Methode, Operation, Tat zu werden, wird das Entfalten das Resultat der Tat, welche sich eben auf diese Weise ausdrückt. Und auf diese Art und Weise sind sozusagen die Abfolgen dieser Bausteine längs des Polymers auf zwei Dinge optimiert. Erstens, dass sie falten in eine eindeutige dreidimensionale Struktur. Ne? Und zweitens, dass wenn sie in der Struktur sind, auch noch irgendwas tun. Falten entstehen, wenn sich Oberfläche und Untergrund verschieden bewegen oder verändern. Nicht die Apfelschale trocknet aus, sondern das Fruchtfleisch darunter, das sich zusammenzieht und die Hülle in Falten wirft. Damit außen und innen wieder zusammenpassen. Du gehst dann raus und dann stimmt auf einmal dein Inneres mit dem Äußeren. Muss ja also wirklich sagen. Also richtig falten heißt präzise zu falten, ne? Wenn die Knicke an der falschen Stelle gemacht werden, dann leidet die Stabilität des zu faltenden Objektes darunter. Also die Präzision beim gemeinsamen Tun ist ein Garant für die Stabilität des Objektes. Ein Mangel an Präzision fördert sozusagen das Kollabieren des Objektes. Die Probekörper für die Bestimmung des Dauerfaltverhaltens an nassen Ledern brauchen nicht klimatisiert zu werden. Sie werden angefeuchtet. Aus der DIN 53340, Norm für die Prüfung zur Bestimmung des Dauerfaltverhaltens wenig flexibler Leder des Deutschen Instituts für Normung. Und ich habe dann verschiedene Proben gemacht mit diversen Papieren und irgendwann bin ich bei Getränketütenkarton gelandet und habe festgestellt, dass das relativ stabil ist, also viel stabiler als jedes Papier, was man sonst nehmen kann. Und es hat ja dazu noch die Eigenschaften, dass es wasserdicht ist. Falten. Und gefaltet werden. Falten lassen? Selber falten. Dazu nehme ich jetzt eine gemangelte Serviette. Es ist wichtig, dass man die nicht zu oft anfasst, weil es natürlich auch hygienisch sein sollte. Dann breche ich jetzt die zwei Seiten entgegen, sodass ich die Serviette quasi geviertelt habe. Normal umgangssprachlich sagt man falten, aber wir sagen da doch lieber brechen. Weil Servietten faltet man ja in dem Sinne nicht wie Papier, sondern man bricht sie ja eigentlich, weil es ja Stoff ist auch. Alina Junik ist stellvertretende Restaurantleiterin. Beim Serviettenfalten trifft sie auf Christine Wiezorek, die administrative Assistentin der Abteilung Food and Beverage im Kölner Hotel Hyatt. Da müssen alle mal falten, vom Azubi bis zur Restaurantchefin. Halbiere das Ganze nochmal und jetzt halbiere ich das Ganze nochmal hochkant. Und damit es geviertelt ist und es die gleiche viereckige Form hat wie der Brotteller, breche ich das Ganze nochmal in der Mitte, sodass ich ein gleichmäßiges Viereck habe, wo ich jetzt aber nicht mit der Hand drauf gedrückt habe. Also wie Sie sehen können, entstehen nicht großartig Falten. Einheit in der Mannigfaltigkeit. Harmonie gibt es, wenn eine Mannigfaltigkeit sich auf eine bestimmbare Einheit bezieht. Das ist grundsätzlich eine ganz einfache Aufgabenstellung, grundsätzlich. Deswegen nehmen wir doch einfach mal so eine Serviette her und machen mal kurz diese Faltung. Und jetzt sehen wir einfach, wenn wir Papier falten würden, unseren Papierflieger oder was Ähnliches, dann würden wir einfach eine Seite reinschlagen und dann würden vier Ecken ganz genau aufeinander liegen. Ja? Also rechts zwei Ecken und links zwei Ecken. Und wenn wir uns die Serviette angucken, dann sehen wir, da drüben liegen zwei Ecken aufeinander und hier links liegt aufeinander. wenn wir zwischendrin anschauen, was für eine Form, eher was für eine Welligkeit wir haben, dann sehen wir schon den Teil des Problems. Also bezogen auf die Artischocke, die ist ja sehr schwer zu falten, sieht ja aus, wie wird auch manchmal Seerose genannt, wird auch benutzt, um ein Glas in die Mitte zu stellen, also vorzustellen, dass es sich wirklich wie eine Seerose, die offen mit den Blättern ist. Ist oft gebrochen worden, öfter angefasst dann natürlich auch und ist unserem Standard nicht entsprechend. Wir haben jetzt hier eine Kamera integriert, ein sogenanntes Vision-System, wie der Techniker sagt, mit der wir die Serviette anschauen können. Jetzt wissen wir, dass diese Serviette nicht ideal ist von den Abmessungen her. Sie ist also weder ideal quadratisch, noch hat sie die richtigen Abmessungen. Und jetzt kommt die Mathematik ins Spiel und der Programmierer oder die Programmierer. Und jetzt müssen wir sagen, was machen wir jetzt mit dieser nicht optimalen Serviette? Programm Napkin Pick. SMG 0 Pass ist gleich 21, Speed gleich 30, Red Speed gleich 25, End if. F Offset Napkin on Table Pass X ist gleich F SPS Offset End Pass X. Wir haben da schon einen super Job, dass wir da so schöne Servietten immer falten Servietten können. Jeder faltet Servietten, vom Absoluten jeder. Bis zum Restaurantmanager auch. Erstens geht es natürlich um die Form, dass man die fachgerecht und so, wie es grundsätzlich gilt, vorgegeben ist, gefalten wird. Dann sollte man die Serviette nicht zu oft anfassen, nicht über die Kanten streichen, weil es soll ja fluffig und frisch bleiben. Schlechte Falte, böse Falte, falsche Falte. Falten jenseits von richtig und falsch. Einfache Falten. Einfach falten. Und gefaltet werden. Selber falten. Falten lassen. Falten überlassen. Was können wir noch für eine Form machen? Was haben wir denn noch? Den Bischofshut. Den Bischofshut, bitte. Kannst du den? Nein. Ich muss gerade selber erst überlegen. Meine Lieblingsfalte? Hier, die Krähenfüße am Auge. Selber falten. Falten lassen. Böse Falte. Falte. Richtige Falte. Falte. Maschinenfalten. Und jetzt versucht man eben diese Logik, die jedem Mensch innewohnt sozusagen, das so zu falten, dass es trotzdem noch möglichst gut aussieht. Das versuchen wir mit der Maschine. Aber es ist natürlich viel einfacher, einem Mensch zu sagen, falte das mal so, dass es noch halbwegs ordentlich aussieht, als einer Maschine das zu sagen, die überhaupt nicht weiß, wie stark schwanken die Längen. Wie gesagt, theoretisch 50 mal 50 Zentimeter. Kann aber sein, eine Seite hat nur 42, die andere hat 53. Da gehört ganz schön viel Mathematik dazu. If F Offset Napkin on Table Groß X größer als 100, then End if Offset Napkin on Table Groß X ist gleich F SPS Offset End ist gleich X. If Offset Napkin on Table Groß X ist größer als 100, then F Offset Napkin on Table Groß X ist gleich R. Also, man nimmt die Serviette in der Hälfte einmal, klappt von links oben und rechts unten die Enden jeweils zur Mitte. Dann wendet man diese auf die andere Seite, dass die geschlossene Seite oben ist. Nimmt dann die rechte Seite, den Zipfel quasi, rüber bis zur Hälfte des Zipfels. Bis zur Mitte von dem oberen Zipfel. Aber das ist nicht. Ist ein bisschen schwierig. Eher Learning by Doing, als es zu lesen und danach zu tun. Man braucht da schon Bilder beim servierten Brechen. Der obere Zipfel wird runtergeklappt. Origami-Kranich-Schritt knicken Sie eine Spitze. Und der andere Zipfel, der jetzt noch rausschaut, die Flügel des Origami-Kranich in den anderen Zipfel hineingeschoben. Take arm. If F take arm. If F take arm. Was einfach ein Problem ist, das ist einfach diese Gestaltabweichung. Es gibt Faltformen, die erfordern, dass eine Faltung diagonal stattfindet. Zum Beispiel im Kerzewickeln. Und jetzt weiß man ja aus eigener Anschauung vielleicht noch oder aus der Schule früher, dass wenn ich ein Quadrat habe, dann kann ich das über die Diagonale falten und dann bekomme ich ein super Dreieck. Wenn man einfach ein normales Blatt Papier nimmt, das jetzt eben rechteckig und nicht quadratisch ist, und man versucht dann ein Dreieck zu falten, dann wird man sehen, das funktioniert nicht wirklich gut. Und jetzt kann man sich überlegen, an welcher Stelle man etwas bescheißt. Also richtig falten heißt präzise zu falten. Ne? Wenn die Knicke an der falschen Stelle gemacht werden, dann leidet die Stabilität des zu faltenden Objektes darunter. Falsches Falten führt oft zu Katastrophen. Und wenn jetzt diese erste Faltung schon darunter leidet, dass die Serviette eben nicht die ideale Gestalt hat, und wenn man jetzt kompliziertere Faltformen hat, wie die Bischofsmütze zum Beispiel mit 14 Faltungen, dann ist dieses Problem, das ich quasi mit der ersten Faltung aufmache, das bleibt mir bei den nächsten 13 Faltungen erhalten. Als Falten noch metaphysisch waren. Wann werden Roboter Kraniche falten können? Wozu sollten sie? Und wozu sollten wir darauf warten? Falten. Und gefaltet werden. Selber falten lassen. Selber zusammenfalten. Selber zusammenfalten. Ich sag's jetzt einfach mal so. Wir müssen mehr falten, definitiv. Und wir müssen dabei reden. Also der Dialog darum ist ja eigentlich das Interessante. Ne? Das, falten kann jeder. Deswegen lade ich jeden ein, diese Wirklichkeit mitzugestalten. Und dass es dann ein Gegenentwurf zur Wirklichkeit eigentlich wird, das entdecken die Leute meist erst später. Ob es jetzt ein Faltboot ist, also ein Papierschiffchen, was in riesiger Dimension dann zusammengefaltet wird. Und dann wird damit eine Reise gemacht durch halb Europa. Und die Leute wundern sich, was alles möglich ist mit einem Industriematerial wie Tetrapack. Oder ob ein Haus gebaut wird von einer ganzen Siedlung in Lebensgröße aus Papier und die Leute wundern sich, dass das möglich ist. Das sind alles Gegenentwürfe zu den Gewohnheiten und zu den gewohnten Abläufen in der Gesellschaft. Und deswegen ist die Falte für mich Mittel zum Zweck, den Leuten zu zeigen oder mir selbst auch zu vergegenwärtigen, ne? Ich schließe mich da nicht aus, dass die Dinge auch anders laufen könnten, wenn man es denn einfach mal probiert. Eine Staubwolke farbiger Perzeptionen auf schwarzem Grund. Wenn wir allerdings näher zusehen, sind es keine Atome, sondern winzige Falten, die sich unaufhörlich bilden und vergehen an den Enden nebeneinander gesetzter Oberflächen. Der Staub legt sich und ich sehe in dem Maß, in dem im Hintergrund die kleinen Falten vergehen, die große Falte der Gestalten. Falte über Falten. Das ist der Status der zwei Perzeptionsweisen oder der zwei Prozesse, des Mikroskopischen und des Makroskopischen. Also mit dem Papierschiff wollte ich ja auf die Elbe raus und wir haben das Papierschiff damals, das war das zweite Mal, dass ich ein Papierschiff gefaltet habe. Das war dann auf der Hitzler Werft in Lauenburg, kurz vor Hamburg. Und auf der Werft haben wir dann das Schiff gefaltet und da kamen dann auch irgendwie 300 Leute, haben sich das angeguckt. Und im Hintergrund wurde dann übrigens auch noch an so einem 150 Meter langen Kahn geschweißt und wir im Vordergrund haben dann dieses Papierschiff gefaltet und dann wurde das da zu Wasser gelassen, also in dem Becken, was noch in der Halle ist, und dann wurden die Hallentore hochgelassen und davor stand dann die Wasserschutzpolizei und hat die Elbe abgesperrt und wir konnten also, die haben mich nicht rausgelassen, ne? Da war das böse Falte, richtige Falte, kleine große Falte, dicke Falte, dünne Falte, Traumfalte. Als Falten noch metaphysisch waren. Die Tropfen fielen immer dichter. Es ward ein ordentlicher Platzregen. Als der zu Ende war, kamen zwei Straßenjungen vorbei. Sieh, du, sagte der eine, da liegt ein Zinnsoldat. Der soll hinaus und segeln. Sie machten ein Boot aus einer Zeitung, setzten den Soldaten mitten hinein und nun segelte er den Rinnstein hinunter. Beide Knaben liefen nebenher und klatschten in die Hände. Was schlugen da für Wellen in dem Rinnstein? Und welcher Strom war da? Ja, der Regen hatte aber auch geströmt. Das Papierboot schaukelte auf und nieder. Mitunter drehte es sich so geschwind, dass der Zinnsoldat bebte. Aber er blieb standhaft, verzog keine Miene, sah geradeaus und hielt das Gewehr im Arm. Auf von Hans Christian Andersen gibt es das. Es gibt ja tatsächlich das Märchen des Zinnsoldaten, der sich dann mit einem Papierschiff sozusagen fortbewegt. Ja, das ist also tatsächlich Wirklichkeit geworden. Ne? Das hätte wahrscheinlich Herrn Andersen damals ziemlich begeistert. Mit einem Male trieb das Boot unter eine lange Rinnsteinbrücke. Da wurde es gerade so dunkel, als wäre er in seiner Schachtel. Da kam plötzlich eine große Wasserratte, die unter der Rinnsteinbrücke wohnte. Hast du einen Pass? Fragte die Ratte. Her mit dem Passe. Das hieß bis zum Ende der Welt, ne? Und ich wollte das Ende der Welt neu entdecken, habe ich damals auch der Presse gesagt. Und das Ende der Welt ist da, wo ich untergehe. Ne? Und dann gab es plötzlich ein bürokratisches und wasserpolizeiliches Ende der Welt, weil die haben halt, die haben mich nicht durchgelassen. Ne? Und dann mit dem Megafon mich zum Umkehren, zum Aussteigen gezwungen. Und dann war das die schöne poetische Idee auch ganz schnell zu Ende. Das kann auch passieren. Das ist immer, also ich bewege mich eigentlich in Grauzonen. Ne? Es gibt eine sogenannte FEFCO-Liste. Das ist eine Liste anhand derer, das ist praktisch ein Code, wo man sagen kann, FEFCO 0201 ist so der Standard. Dann weiß der Anwender bei der CAD-Zeichnung, der möchte einen Faltkarton haben, wo die Boden und die Deckelklappen aneinander stoßen. Und da muss man halt noch Klebeband oben und unten drunter machen. Und dieser Code 0201 gibt halt vor, okay, ich möchte diese Ausführung der Faltkiste haben. Michael Hartenfels hat einmal Jura studiert. Seit vielen Jahren aber entwirft er beim Verpackungshersteller Wagner in Köln sogenannte Konstruktivverpackungen. Verpackungen, die eigens für ein ganz bestimmtes Produkt entworfen und gefaltet werden. So, und dann ist natürlich klar, wenn man 3 Flaschen versendet, muss man die dass sie nicht gegeneinander stoßen, davor schützen. Auch hier ist es für den Kunden eine Faltanleitung von Punkt 1 bis Punkt 6. So, das ist natürlich klar jetzt, dass der Anwender das immer einfacher kann als ich. Vielleicht holen wir den Kollegen, da kann es vielleicht gar nicht schlecht. Und mal Fabio, kannst du mal hier kommen zum Falten? Ja? Kollege aus dem Lager, Fabio Mancuso, erfahrener Falter. Ne? Ich bin kein Falter, aber egal. Ja, es geht darum, das einfach mal zu falten. Genau den? Ja, genau. Ich soll den falten? Du sollst ihn falten. Ja. Das ist sehr kompliziert. Gute Falte? Schlechte Falte. Gute Falte? Böse Falte. Richtige Falte? Falsche Falte. Richtig und falsch vergessen? Gut und böse knicken. Durch zusammenfalten? Durch entfalten. Auseinanderfalten? Zusammenfalten. Füreinanderfalten. Wenn sich in einem Trocknungsvorgang in Messproben Falten bilden, müssen sie nochmals angefeuchtet werden. Und es muss versucht werden, die Falten vor dem nochmaligen Waschen und Trocknen zu entfernen. Nach dem 5. Trocknungsvorgang darf kein Versuch unternommen werden, Knitter oder Falten zu entfernen. Auszug aus der DIN EN ISO 15487. Prüfverfahren für die Bewertung des Aussehens der Glätte von flachen, textilen Flächengebilden und Nähten des Deutschen Instituts für Normung in Berlin. Also entlang der Rillungen muss man die Faltung vornehmen und dann klappt das. Warum klappt das nicht? Ja, vielleicht wäre noch besser, dass man einfach diese Punkte wie hier bei diesem beim Falten der Klappen, dass man da Zahlen hinschreibt. Dass der Kunde weiß, okay, hier ist die 1. Ich muss die 1 nehmen, dann die vorgegebene Lasche in das Loch stecken entsprechend und dann hier einmal umdrehen, ja, dass man das entsprechend irgendwo besser kennzeichnen, weil hier, das war ja jetzt der Pfiff. Hier ist noch eine Rillung. Ich meine, das, was ich eben erklärt habe, einfach machen. Ja? Die vorgegebenen Rillungen nutzen. Da kommt Wasser rein. Geht's doch noch kaputt. Oh nein. Oh, das geht doch noch schöne Boot. Da frage ich Sie doch mal. Sie sind Laie, ich bin genauso Laie. Wie falten Sie diese, ja, man nennt das tatsächlich Ordnerverpackung. So, hier sehen Sie die Faltanleitung und dann wünsche ich Ihnen mal viel Spaß. Okay, ich gebe Ihnen das Mikrofon. Ja. Sie halten das. Ja. Also ich sage Ihnen, ja, Sie werden keine Chance haben. Ha, das ist doch mal... Aber es gibt schon eine Lösung. Es gibt eine Lösung, aber die Lösung finden wir nicht attraktiv. Wo ist denn der Boden überhaupt? Das hier ist der Boden. Sehr gut, schon mal 10 Gummipunkte. Kollege hilft dir, ne? Nee, es ist schon definitiv richtig. Finden Sie das stabil? Nö. Aber der Zinnsoldat schwieg still und hielt das Gewehr noch fester. Aber die Strömung wurde stärker und stärker. Der Zinnsoldat konnte schon da, wo das Brett aufhörte, den hellen Tag erblicken. Aber er hörte auch einen brausenden Ton, der wohl einen tapferen Mann erschrecken konnte. Denkt nur, der Rinnstein stürzte, wo die Brücke endete, gerade hinaus in einen großen Kanal. Da kommt der Retter, der Rettungsschwimmer. Der rettet ihn. Seine Frisur geht kaputt. Wenn dann tatsächlich die Wasserschutzpolizei die Elbe sperrt, ich meine, das ist doch fantastisch eigentlich. Ne? Also wie viele Leute gehen aufs Wasser mit einem Baumstamm, ne? Und das gucken sich die Leute an und keiner macht was. Ne? Aber wenn sie ein Papierschiff falten, ne? Und das ist aber so groß, dass es, das bedroht dann die Behörden. Ne? Das ist ja letztendlich das Bild, was sie selbst mit kreieren. Ne? Da haben sie dann im Nachhinein auch selbst was auf die Mütze für bekommen, ne? Für diese Einmischung, ne? Vom Publikum. Ne? Und was dann völlig empört darauf reagiert, ne? dass die Wasserschutzpolizei jetzt ihr Projekt auch zum, ist ja auch dann ihr Projekt ja mitgeholfen, das zu falten. Ne? Was ihr Projekt dann auch stört oder ihre Vorstellung von dem Projekt dann stört. Also da haben sie eine gute Leistung vollbracht, die Faltung einwandfrei in relativ gottverdächtiger Zeit. Und die, wie gesagt, die Faltanleitung, also no way. Gute Falte. Schlechte Falte. Gute Falte. Böse Falte. Richtige Falte. Falsche Falte. So, Sie können sich jetzt dieses Gehen so lange angucken, wie Sie wollen. Sie werden nie drauf kommen, wie dieser Mechanismus funktioniert. Und dieser Mechanismus funktioniert eben nur, oder man kann ihn nur verstehen, wenn man die dreidimensionale Struktur, in die das Protein faltet, kennt. Wissen Sie eigentlich, was das bedeutet? Faltenradio. Etymologisch wird ein Labyrinth vielfältig genannt, weil es viele Falten hat. Das Vielfältige ist nicht nur dasjenige, was viele Teile hat, sondern was auf viele Weisen gefaltet ist. Und seitdem haben sich aber die Biologen mit einer großen Begeisterung daran gemacht, möglichst für alle Proteine, die sie irgendwie interessieren, dreidimensionale Strukturen zu bekommen. Und es ist gelungen, ungefähr 40.000 solcher Strukturen herzustellen. Und man muss eben bedenken, dass für jede dieser Strukturen eine Arbeitsgruppe zwischen 1 und 10 Jahre arbeitet. Wolfgang Wenzel, der Proteinfalter, hat uns gelehrt, dass die Dinge nicht einfach für sich sein können. Dass sie erst ihre Struktur finden und sich im Raum positionieren müssen. Und da passt das Innen und Außen erstaunlich gut zusammen. Auch wir als Menschen können nicht einfach sein, sondern wir entfalten uns, um unsere Position im gesellschaftlichen Raum zu finden. Jeden Tag aufs Neue. Die 40.000 klingt jetzt gut. Das wird gleich schlechter, wenn man sagt, von den 40.000 sind nur 12.000 strukturell wirklich verschieden. Die anderen sind sozusagen Kopien von was, was wir schon kennen. Und es gibt ungefähr 1 Million, die wir gerne kennen würden. Also wir haben so 1% dessen gesehen, was wir gerne sehen würden. Von Michael Schlesser haben wir gelernt, dass nicht falten müssen ein Luxus ist. Beliebig zerknautscht oder geknuddelt, das funktioniert im Ernstfall nicht. Da muss sich der Fallschirm einfach öffnen. Ich glaube, ich hätte lieber einen Fallschirm, der von einem Kameraden gepackt wird, als einen, der von einer Maschine gepackt worden ist, wo ich nicht weiß, ob die nicht heute einen technischen Fehler hat. Oliver Martin ist der Experte für faltende Roboter. Für ihn ist das Falten das große Zukunftsprojekt. Wenn die Roboter erst einmal gelernt haben, richtig zu falten. Drei Roboter in einer Maschine, das ist an sich schon eine Herausforderung. Und selbst das sieht man in der Industrie. Also mir ist keine Maschine bekannt bisher, wo drei Roboter in derselben Maschine arbeiten. Weil einfach die Gefahr da schon ist, dass die Roboter sich gegenseitig beschädigen können. Michael Hartenfels setzt noch auf Handarbeit. Für ihn ist Falten einfach eine zweckmäßige und kostengünstige Art und Weise, wertvolle Dinge zu beschützen. Einmal richtig eingefaltet, kann man mit Weinflaschen Fußball spielen. Klappe 2, Klappe 3, Klappe 4, da sind wieder Ziffern drauf. Klebeband versenden. Und jetzt können wir den Test machen. Ich schmeiß das mal auf den Boden. Und Sie sehen, der Karton hat hier ein bisschen eine kleine Delle, aber eigentlich... Es ist auch schön, wenn man so ein paar Servietten... Ja, man, es ist, man kann aber ein bisschen nachdenken, man muss nicht so viel denken, ist auch mal ganz angenehm. Alina Junik und Christine Witzorek haben uns beruhigt. Falten gehört einfach zum Leben. Gleichmäßige, immer wiederkehrende Bewegungen, Sorgfaltsübungen, die Hände sind beschäftigt und plötzlich wird der Geist frei. Wir schweifen ab in die Unendlichkeit. Wie wenn das Unendliche zwei Etagen besäße. Die Faltungen der Materie und die Falten der Seele. ...2007 habe ich in der Nähe von Herford in Bünde mit einer ganzen Siedlung ein Haus aus Papier gebaut, das genauso aussah wie die nachbarschaftlichen Häuser. Es bleibt dabei. Wir müssen einfach mehr falten. Und dabei reden, sagt Frank Bölter. An einer Straße, da wohnen die polnischen Spätaussiedler, einen Straßenzug weiter, die weißrussischen Spätaussiedler, also und so weiter. Ne? Irgendwie 5, 6 Nationen und alle haben was gegeneinander eigentlich, ne? Pflegen ihre Vorurteile. Und auf dem Bauplatz des Papphauses war das irgendwie überhaupt kein Thema. Ne? Die haben alle miteinander damit angepackt. Das hatte was sehr, wie soll ich sagen, also... Es haben alle auf jeden Fall Hand in Hand gearbeitet, ne? Jenseits ihrer bestehenden Klischees und ethnischen Konflikte, die es gibt. Ne? Und jetzt feiern die plötzlich ein Richtfest einmal im Jahr. Ne? Das Papphaus gibt es nicht mehr, aber das Richtfest bleibt übrig. Ne? Oder jetzt machen die ein Straßenfest einmal im Jahr. Ne? Es hat angefangen mit diesem Papphaus, mit dem Richtfest des Papphauses. Ne? Ist eigentlich schön. Ne? Die Bausteine unseres Lebens sind gefaltet. Die Erdoberfläche verändert sich in immer neuen Faltungen. Das gesamte Universum ist gefaltet. Es ist wohl die Falte, die die Welt im Innersten zusammenhält. Sie hörten DIN 824C. Falten aber richtig. Ein Feature von Almut Schnering und Sascha Verlon. Mit Frank Bölter, bildender Künstler aus Köln, Oliver Martin, Diplom-Ingenieur für Sondermaschinenbau aus Ludwigsburg und Wolfgang Wenzel, Professor für Nanotechnologie am KIT Karlsruhe. Alina Junik und Christine Wiezorek aus dem Hyatt Köln, Michael Schlösser, Presseoffizier der Bundeswehr und Michael Hartenfels, Verpackungsexperte in Köln. Es sprachen Frauke Pohlmann, Jonas Beck und Martin Bross. Realisation die Wort- und Klangküche. Redaktion Walter Filz.